Schonungslos wurde aufgezeigt, was Deutschland den Juden und Jüdinnen angetan hatte. Opfer wurden zu Protagonisten, die Historie wurde extrem emotionalisiert. War vorher eine narrative Identifikation mit den Opfern nur selten möglich, weil deren Geschichten nie erzählt wurden und die Verdrängung es also leicht hatte, wurde man jetzt direkt mit ihrem Schicksal konfrontiert. Die Schuld am Massenmord wurde nicht mehr auf Hitler und seine Clique abgewälzt, sondern drang über das Fernsehen in private Räume ein. Viele Zuschauerinnen beschrieben, wie man in der Familie zum ersten Mal fragte: Warum habt ihr nichts dagegen getan? Erstmals nahmen in Deutschland breite Teile der Bevölkerung eine selbstkritische Haltung gegenüber den deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg ein. Wulf Kannsteiner ist sich sicher, die Serie hat die Erinnerung an den Holocaust sowohl im deutschsprachigen Raum als auch international völlig verändert. Vieles, was wir heute für selbstverständlich nehmen, eine dichte Erinnerungslandschaft, eine Geschichts- und Kulturwissenschaft, die sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt, hat sich erst danach entwickelt. Die Historikerin Heidemarie Uhl spricht 2004 gar von Transformationen des kollektiven Gedächtnisses. Elmar Hügler meint, Holocaust habe ein Potenzial an Anteilnahme und Betroffenheit geschaffen, wie es bislang kein Kinofilm, geschweige denn eine Dokumentation, erreichte. Dass dennoch einige Reaktionen erschreckend unverbesserlich erschienen, viele sich zu Hitler und zum Faschismus bekannten oder Gegennarrative wie den Bombenholocaust oder andere Gräueltaten der Kriegsgegner in Stellung brachten, zeigt, wie immens die Serie als moralische Wasserscheide wirkte. Egal, wie man zu ihr und den darin gezeigten Verbrechen stand, Gleichgültigkeit war unmöglich. Die Shoah wurde endlich zum obligatorischen Bestandteil des deutschen Narrativs. Eine Seifenoper hatte die jahrzehntelange Verdrängung aufgeweicht und weggespült.